siehst so hübsch aus, wenn du neben mir liegst. Dein Blick und ich weiß, ich bin der, den du liebst. Du schenkst mir mehr, als ich dir jemals wiedergeben kann. Halt mich fest und mach, dass ich wieder leben kann, wieder sehen kann. Ich bin so blind ohne dich, bitte deck mich zu. Ich bin wie ein Kind ohne dich, wie ein kleiner Junge, der mit Licht einschläft. Das Licht anlässt, weil er ohne nicht einschläft. Wie kann es sein, du bist ein Engel auf Erden? Ich wollte niemals glauben, dass Engel auch sterben. Du bist die Sonne, die am Himmel scheint. Du allein bist der Grund, warum der Himmel weint. Wenn die Wolken sich auftun, ist es so, als wenn du mich anlächelst und die Wolken sich ausruhen. Glaub mir eins, ich werd mich gerne bemühen, denn ich lieb dich so sehr, dass wir wie Sterne verglühen. Ich guck dich an, als wärst du von einem anderen Stern. So wie wir beide sind, wären die anderen gern. Du bist mein Schatz, ich lieb dich wie mein eigenes Leben. Ich vergess die ganze Welt und seh nur uns zwei im Regen. Uns zwei, wie wir nur noch uns zwei haben. Schenk dir 1000 weiße Tauben, wenn wir uns heiraten. Du hast nicht gewusst, dass ich ein Rapper bin, doch ich wusste damals schon, du bist mein Schmetterling. Wie eine Träne im Meer komm ich mir vor, wenn ich dran denke. Was wär, wenn dein Segen nicht wär? Denn ein Tag ohne dich wär wie ein Ende ohne Anfang, wie ein Tag ohne Licht. Und ich will nie mehr alleine raus in die Welt, weil's mir schon lange nicht mehr draußen gefällt. Du hast dich so sehr um mich gesorgt und ich schulde dir so viel, du hast mir so viel geborgt. Guck hier, ich hab dir alles von mir anvertraut. Du bist die einzige Frau, der Mann vertraut. Weil ich weiß, was dein Lächeln bewirkt, bitte ich jeden Tag, dass dein Lächeln nicht stirbt, mein Schatz. Du bist und bleibst mein Schatz. Du hast tief in meinem Herzen bis zum Schluss deinen Platz. Du nimmst mir die Angst, weil du so wirklich bist. Du bist unendlich süß, weil du mein Pfirsich bist. Ich guck dich an, als wärst du von einem anderen Stern. So wie wir beide sind, wären die anderen gern. Du bist mein Schatz, ich lieb dich wie mein eigenes Leben. Ich vergess die ganze Welt und seh nur uns zwei im Regen. Uns zwei, wie wir nur noch uns zwei haben. Schenk dir 1000 weiße Tauben, wenn wir uns heiraten. Du hast nicht gewusst, dass ich ein Rapper bin, doch ich wusste damals schon, du bist mein Schmetterling. Deine Hand, sag den anderen, du willst hier sein. Sag den anderen, du willst nur noch mit mir sein. Du weißt genau, ich lass dich nie wieder gehen. Bitte sag mir, du wirst mir nie wieder fehlen. Gib mir deine Hand, sag den anderen, du willst hier sein. Sag den anderen, du willst nur noch mit mir sein. Du weißt genau, ich lass dich nie wieder gehen. Bitte sag mir, du wirst mir nie wieder fehlen. Ich guck dich an, als wärst du von einem anderen Stern. So wie wir beide sind, wären die anderen gern. Du bist mein Schatz, ich lieb dich wie mein eigenes Leben. Ich vergess die ganze Welt und seh nur uns zwei im Regen. Uns zwei, wie wir nur noch uns zwei haben. Schenk dir 1000 weiße Tauben, wenn wir uns heiraten. Du hast nicht gewusst, dass ich ein Rapper bin, doch ich wusste damals schon, du bist mein Schmetterling.